Einer der bundesweit berühmtesten Bürgerentscheide trägt den Namen einer Flussüberquerung. Die Waldschlösschenbrücke im Dresdner Elbtal. 2005 waren die Brückengegner mit ihrem Bürgerentscheid gescheitert. Eine zweite Abstimmung, die über einen Tunnel anstelle der Brücke befinden sollte, stoppte das Regierungspräsidium Dresden im Juni vergangenen Jahres. Seitdem rollen in Sachsens Hauptstadt wieder die Bagger. Eine Niederlage haben Umweltschützer erst kürzlich auch in Brandenburg erfahren. Sie wollten mit einem Volksbegehren neue Braunkohletagebaue verhindern. Aber nur 1,2% der Wahlberechtigten stimmten dafür. Damit scheiterte am vergangenen Freitag bereits das 7. Bürgerbegehren in Brandenburg. Im benachbarten Berlin haben die Unterstützer der Initiative Pro Reli mehr Erfolg. Die Hürde Volksbegehren ist genommen. Am 26. April können die Berliner in einem Volksentscheid darüber abstimmen, ob der Religionsunterricht an Schulen zur gleichberechtigten Alternative des staatlichen Ethikfachs wird. Die Ja-Stimmen von rund 610.000 wahlberechtigten Berlinern sind nötig, damit der Volksentscheid von Pro Reli erfolgreich ist. Stimmenmehrheit erreicht und trotzdem verloren, das war das Ergebnis des ersten Volksentscheids in der Geschichte Berlins. Der Abstimmung über die Offenhaltung des Flughafens Tempelhof war ein heftiger politischer Streit zwischen dem regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit und dem damaligen Berliner CDU-Fraktionschef Friedbert Pflüger vorausgegangen. Obwohl Deutsche Bahn, Banken und Großunternehmen viel Geld in eine emotionale Pro-Tempelhof-Kampagne gesteckt hatten, reichte das Interesse unter den Berlinern am Ende nicht aus. Folgenlos blieb auch ein berühmter Volksentscheid in Schleswig-Holstein. 1998 hatte eine Mehrheit gegen die Rechtschreibreform gestimmt. Der Kieler Landtag machte diesen Volksentscheid im Jahr darauf einfach rückgängig.